wunderschönen guten Abend. Hier ist natürlich nicht Tom Wax, hier ist Chris Leaving. Das hat der Frankson leider falsch anmoderiert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß heute Abend und wünsche euch einen schönen Abend. Club Night. Thank you. at night. Let's go. Hallo, Club Night hier, UFM mit Chris Liebing. Es ist 22.08 Uhr und wenn ihr das Ganze im Fernsehen sehen wollt, auf HR3 gibt es das heute Abend um 0.36 Uhr. Heute Nacht im Fernsehen bei HR3. Cheers. Club Night. We'll be right back.

Ja, kurz schon elf, kurz vor elf schon. Zwei Stunden sind schon vorbei und ich werde gerade warm. Leider ist die Club Night nicht mehr drei Stunden lang, nur noch zwei Stunden. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht mit euch und wie gesagt, später um 12:30 im Fernsehen. Und danke an meine netten Gäste hier im Studio. Danke, danke. Und danke euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you. Oh,